Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, 3. Kapitel, Vers 16 bis 17. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Gott segne dieses Wort. Die Taufe Christus. Also hier in diesem Bibelvers lernen wir aus dem Matthäusevangelium, was nun passiert ist bei der Taufe Christus. Und hier haben wir also Johannes den Täufer, der Jesus tauft und ihn als Augenzeuge die Dreifaltigkeit wahrnimmt. Also es ist ein unglaublicher Moment, sehr, sehr wichtiger Moment. Die Dreifaltigkeit als Begriff selber ist in der Bibel nicht zu finden, ist aber manifestiert und ausgedrückt an verschiedenen Stellen und auch hier. So zum Beispiel, da haben wir dann also Gott spricht aus dem Himmel als Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Das ist also Gott der Vater. Und wir haben natürlich unseren Herrn Jesus Christus, der gerade aus dem Wasser steigt. Aus dem Wasser stieg da. Das ist also Gott der Sohn. Und wir haben den Geist Gottes, den Heiligen Geist, der sich wie eine Taube herabschwebt und sich auf Jesus Christus niederlässt. Und das hat alles Johannes der Täufer beobachtet und Matthäus hat das alles hier niedergeschrieben in seinem Evangelium. Und wir sind also Augenzeugen, wir sind zwar keine Augenzeugen dieses Ereignisses, aber wir werden Zeugen, indem wir darüber nachlesen, dass das hier so passiert ist. Und die Dreifaltigkeit ist entscheidend, denn das ist nur einzigartig, das ist nur die Bibel, unser persönlicher Gott, der, bevor überhaupt irgendetwas entstanden ist, also das Universum, die Erde geschaffen wurde und Menschen, besteht diese Beziehung in aller Ewigkeit zwischen Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Und das ist auch nur im christlichen Glauben hier dargestellt, also aus dem jüdischen christlichen Glauben. Und das spielt auch später dann nochmal eine Rolle, wenn wir dann im Neuen Testament weiterlesen, was dann passiert in der Apostelgeschichte, wie dann der Heilige Geist wirkt. Also ich würde euch ermutigen, mal weiterzulesen, wenn ihr noch mehr lernen wollt über den Heiligen Geist, also die dritte Person der Dreifaltigkeit, die unser Herr Jesus Christus nach seiner Himmelfahrt uns dann schickt, zu lesen im Johannesevangelium. Da könnt ihr ins 14., 15. und 16. Kapitel gehen und auch in der Apostelgeschichte, die ganze Apostelgeschichte mal durchlesen. Lest mal durch, geht mal rein. Da ist also das Wirken des Heiligen Geistes im Leben anderer Menschen zu sehen, die eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben. Und das ist vor allem dann Petrus und dann Paulus auch. Also Saulus wird bekehrt sich auch, also als reuiger Sünder kommt zu Christus und wird dann auch Christ sozusagen. Und es ist erstaunlich, wie der Heilige Geist da auch in seinem Leben wirkt, in seinem Wirken. Und der Heilige Geist wirkt auch heute in unseren Herzen. Und hier haben wir eben die Taufe Christus dargestellt. Als nächste Station könnt ihr auch dann das nächste Kapitel gleich lesen, Matthäus 4. Kapitel, wo unser Jesus Christus dann durch den Heiligen Geist in die Wüste führt, wo er seine erste Aufgabe hat, und das ist, dem Satan, dem Teufel zu begegnen und ihm zu widerstehen. Und das war also die erste Schlacht, die Jesus Christus dann für uns schon gewonnen hat. Und wir sind ihm sehr, sehr dankbar, dass er das getan hat. Also lest mal durch. Das ist also die Kraft des Heiligen Geistes, die Stärke die wir auch haben. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist einfach erstaunlich, und wie du uns hier die Möglichkeit gibst, sogar teilzunehmen an diesem Ereignis der Taufe Christus. Das ist so ein Geschenk. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und im Glauben an dich mit offenem Herzen als Reuegesünder eine persönliche Beziehung mit dir eingehen und das Leben und Wirken, den Heiligen Geist in und durch sich selber in ihren eigenen Herzen wirken lassen. Und dafür beten wir und wir danken dir, Jesus, für dieses Geschenk und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.